Man lese hierüber in Deutscher Geist oder Judentum, Seite 197 bis 198 nach, um die absolute Notwendigkeit von neuen Journalistengesetzen zu begreifen, die in diesem der wirtschaftlichen Neuordnung dienenden Betrachtungen nur als unentbehrliche Vorstufe und Vorbedingung hierzu angedeutet werden mögen. Will man die jüdische Weltherrschaft brechen, so muss man ihr die furchtbarste Waffe der täglichen psychagogischen Weltvergewaltigung vor allem und gründlich entreißen. Ohne diese erste Tat der geistigen Neuordnung wäre natürlich alles wirtschaftliche Regeln und Erneuern verlorene Liebesmüh. Es ließe sich leicht das gesamte arische Schrifttum aus den ungeheuren Gewinnen verstaatlichten Inseratenwesens derart subventionieren, dass eine durchschnittliche Papiermenge für Tages- respektive Wochen- und Monatsschriften daraus bestritten werden könnte, sodass nur die Druckkosten und die Honorare aus dem Erträgnisse des Unternehmens aufgebracht werden müssten. Entfällt aber die furchtbare Konkurrenz der vom Händlertum erhaltenen heutigen Judenblätter, dann ist es über jeden Zweifel erhaben, dass das auf gute, arische Weise Beliebtheit erzielende Blatt auch genügend Leser sich verschaffen wird, außer den Kosten ein entsprechendes Reinerträgnis zu erzielen. Wer hier abermals zweifeln, nörgeln, bemängeln und mies machen würde, der zeigte nur, dass er, wie das letztgenannte Wort es so deutlich darzeigt, im Sinne eben des zu vernichtenden Händlergeistes eine stets so leicht gemachte Opposition veranstalten würde. Lassen wir bewusst arisches Wollende uns also durch derartiges Gezeter, Gezweifle und Gewitzel nicht im geringsten einschüchtern und beherzigen wir ein für alle Male, mit der arischen Einstellung und dazu gehöriger Gesetzgebung wird alles zu Erreichende schrittweise erreicht werden. Im Anfang war das erfasste Eins, welches erschaffen natürlich erst eines ist, wenn es zur Tat und Verwirklichung gelangt ist. Freilich, die Staatsdruckereien werden dann wieder ihren wahren Bestimmungen zuzuführen sein, um nicht wie heute Konkurrenten der Privatdruckereien, von denen, die sie heute leiten und bemüßigt sind, alles Staatliche zu zerstören, zur Herstellung von literarischen Kuriositäten und Spielereien missbraucht zu werden, sondern eben wieder der Herstellung aller dem Staate gemäßen Drucke zu dienen. Überblicken wir den ungeheuren Zustrom von Geld und Einkommen, der in unserer Wirtschaftsordnung dem Staate zufließt, so können wir selbst ohne exakte Berechnung nunmehr der Zukunft und dem Bestande solcher Staatsbank mit vollem Vertrauen entgegenblicken. Man bedenke nur, alles Geld, das in Form von Hypotheken, ersten Sätzen, Aktienanteilen und Anleihen im ganzen Staatsgebiet im Wirtschaftsleben untergebracht ist, gehört nunmehr dem Staate und kehrt im Zinsenrückstrome zu den Staatskassen zurück. Dieser Staat wird für alle Ausgaben seines laufenden Haushaltes reichlich auskommen, noch dazu durch die ungeheuren Einkünfte der täglichen Reklame- und Inseratenmasse gekräftigt und genährt. Die Riesenkapitalien des gesamten Rentnergeldes sind in seiner Hand. Wir haben hier als die reichste wirtschaftliche Person im Staate den Staat selbst. Ein Reichtum, wie er überhaupt noch nie einem Gemeinwesen, ja überhaupt einem Einzelnen zur Verfügung stand. Dieser Staat mit diesem Gesamtbesitz allen Leihkapitales kann getrost an die Abschüttelung der aus früheren Anleihen eingegangenen Verpflichtungen herantreten. Abermals wird es selbstverständliches Gesetz der neuen Ordnung der Dinge sein, dass auch Anleihen mit ihrem den Kapitalswert erreicht habenden Gesamtzinsen plus dem neu zu errechnenden Leihgebührenzusatz als erloschen zu betrachten sein werden. Die neue Denkweise über das Leiheproblem, Gemeingut aller arischen Staaten geworden, wird diese befähigen, unbekümmert um das Gezeter der ja in der Neuordnung zu vernichtenden Privatbanken und derer, die nach deren Vernichtung noch als Privatgläubiger da sein mögen, die neue Erkenntnis in der gesamten zivilisierten Welt in die Tat der Neuordnung umzusetzen. Die noch übrig bleibenden Schulden an private fremder Staaten werden ja, nach dem gemeinsamen Verfahren aller Staaten, auch in den anderen Staaten in Besitz des jeweiligen Staates übergegangen sein. So gibt es dann nur mehr Forderungen von Staatsbank zu Staatsbank, die dann unschwer auf dem Wege der wechselseitigen Handelslieferungen allmählich ausgeglichen werden können. Kurse aber und Devisenzentralen im heutigen Sinne des Wortes gibt es dann nicht mehr. Die gesamten arischen Staaten werden eben auf den arischen Staatskongressen die ziffernmäßig gemeinsame Währung durchzuführen haben, wobei es jedem Staate unbenommen bleiben wird, die gleichen Wertmessereinheiten in seinem Bereiche mit dem ihm genehmen Namen zu bezeichnen. Wenn aber der Franc ebenso viel wert ist wie der Schilling und die Mark und wie sonst die jeweiligen Münzbezeichnungen der verschiedenen Staaten klingen mögen, dann ist auch durch diese feststehende Gleichwertigkeit a priori der Wahnwitz der Schwankungen im Dienste der Beweglichmacher allen sichtbar und gemeinverständlich für alle Zeiten aus der Welt geschafft. Geld des einen Staates kann ja ohnehin in der Neuordnung nie mehr in den Machtbereich des anderen Staates anders gelangen, als dass dessen Erliegen in den gemeinsam zu überwachenden Grenzkassen die Möglichkeit, viel oder wenig Waren vom Nachbarstaate zu erwerben, automatisch gewährleistet. Hat der Staat A durch Erwerbung von Waren des Staates B viel seines dem Gelde des anderen Staates gleichwertigen Geldes eingezahlt, dann ist dieser andere Staat B eben befähigt, auch gleichwertige Waren des Staates A zu erwerben, und der Ausgleich dieser in den Grenzkassen erliegenden Summen wird den Handel der Staaten automatisch regeln. Dies alles kann in gemeinsamen Kongressen spielend leicht zu allseitiger Zufriedenheit geregelt werden, wenn nur der Einfluss und das ingrimmige Wollen der Beweglichmacher als Uranlage ein für allemal aus allen Wirtschaftshandlungen gesetzgeberischer Natur ausgeschaltet sein wird. So sehen wir denn, das einzig und allein muss von allen Staaten verstanden und in allen Staaten mit völlig bewusster Wachheit und fassender Kraft durchgesetzt werden, dass eben bei den Beratungen und Beschlüssen der arischen Wirtschaftsneuordnung die entgegengesetztes wollenden Mächte ausgeschaltet und unschädlich gemacht seien von Anbeginn. Das aber ist kein wirtschaftliches, sondern ein politisch-psychologisches Problem, weshalb denn unsere Schrift zum Schlusse diesen Erwägungen dienen muss. Denn das Nötige zu erkennen, ist verhältnismäßig leicht. Es aber durchzuführen und zu vollenden gegen das infernalische, allgegenwärtige und überwache Wollen der heute weltbeherrschenden Mächte, das ist das fürchterlich Schwere, das nur gelingen kann und wird, wenn die so an die Durchführung herantreten, das Wesen der geheimen Mächte nicht nur theoretisch zutiefst durchschauen, sondern auch praktisch im Einzelfalle und vor jedem Individuum zu erfassen wissen, mit wem sie es jeweils zu tun haben und demnach den ehrlichen Gesinnungsgenossen vom politischen Schwindler zu unterscheiden vermögen. Dass dies aber eine heute noch überhaupt nicht vorhandene Gabe und Bewusstheit des Verfahrens voraussetzt, so muss die auf die Tat und nicht auf das ergebnislose Klügeln gerichtete Schrift sich zum Schlusse mit diesen Fragen vor allen übrigen eingehend beschäftigen. Lernt der meist psychologisch unbegabte, ja seelenblinde Arier nicht in allerletzter Stunde, was es hier zu leisten gilt, dann ist all sein Planen ein totgeborenes und zu sinnlosem Versagen und Kraftvergeuden verdammtes. So wollen wir uns denn zum Schlusse nach dem Was noch auf das Wie aller arischen Verwirklichungen in völliger Bewusstheit besinnen.